menschlichen Geschlecht verhüllt, und mir du sich vollkommen dargestellt, und so hat Israel von der Gefangenschaft und Sklavenketten des nicht hassen.